Hallo und herzlich willkommen zur 122. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder drei Experten und Expertinnen im Studio. Wir sprechen heute über das Thema Kritis und ich begrüße als allererstes mal Ladies First Sabine. Hallo Sabine. Hallo. Dann haben wir den Ralf noch mit dabei. Hallo Ralf. Ja, hallo Thorsten. Und hallo Manuel, ich grüße dich. Manuel, wie ungewohnt. Ja, hallo. Ich kann auch Honkhase sagen, wir können dich auch mit Hase ansprechen. Ja, Herr Hase bitte. Oder Herr Hase und Ordnung. Ist gut. Okay. So, ihr wart alle drei schon mal bei mir im Podcast. Trotzdem bitte ich euch ganz, ganz kurz, also wirklich mini kurz, euch nochmal ganz kurz vorzustellen. Und Sabine, du fängst an. Oh Gott, also Sabine Griebsch, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, aktuell externe CDO und war damals, und so kam ich, glaube ich, zu dem Thema kritische Infrastruktur und technische Einsatzleitung bei unserem CAT-Fall. Ach ja, ihr hattet da sowas. Und dann Ralf. Ja, Ralf Resch, Geschäftsführer von Vitaco. Das sind die 54 kommunalen IT-Dienstleister, die den Kommunen gehören und deren IT-Infrastruktur betreiben. Und Manuel. Ja, ich habe unter anderem die AG Kritis als unabhängiges Informationsaustauschsystem zum Schutz kritischer Infrastrukturen ins Leben gerufen und wir versuchen als Sprachrohr der Gesellschaft kritische Infrastrukturen voranzutreiben in der Gesetzgebung, in der Politik und die Sicherheit dessen zu optimieren und nebenbei berate und auditiere ich sowas beruflich auch. Sehr gut. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass es geklappt hat. Und jetzt fangen wir gleich mal an. Ich hatte ja schon mal gesagt, wir sprechen heute über Kritis. Wer mag mir denn mal erklären, was Kritis ist überhaupt? Manuel? Ja, also kritische Infrastrukturen sind sozusagen das, was im... Naja, jetzt muss man eigentlich anfangen, auf welcher Ebene, ne? Die EU. Ja, warte mal, also Kritis ist erstmal eine Abkürzung für kritische Infrastrukturen. Kritische Infrastrukturen und die sind unter anderem definiert auf EU-Ebene, auf Bundesebene von dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, im BSI-Gesetz geregelt, vom IT-Sicherheitsgesetz und auf Landesebene 16 Mal. Welche Variante hättest du gern? So, die allgemein gängige ist, 8 der 10 kritischen Infrastrukturen sind im BSI-Gesetz durch die IT-Sicherheitsgesetzgebung geregelt. Die anderen zwei einfach nicht. Okay, und was sind da Beispiele für? Beispiele für kritische Infrastrukturen im BSI-Gesetz geregelt sind eben Strom, Wasser, Transport und Verkehr, Ernährung und so weiter. Finanz- und Versicherungswesen. Was nicht geregelt ist im BSI-Gesetz ist Medien und Kultur, weil das ist Landeshoheit. Und Staat und Verwaltung, weil dem muss man ja keine Vorgaben geben. Okay, Staat und Verwaltung ist... Kein Kritis und das Doch, ist. Es ist Kritis aus der Bundesgedankengang. Wir haben 10 kritische Infrastruktursektoren, aber es ist nicht geregelt oder reguliert. Es gibt nur die Definition, was sozusagen Kritis im Sektor Staat und Verwaltung ist, aber nicht, welche Anforderungen die erfüllen müssen oder was sie tun müssen. Im Endeffekt hat man also nur gesagt, naja, Kritis im Sinne von Staat und Verwaltung für Deutschland ist Parlament als Legislative, Regierung und Verwaltung als Exekutive, Judikative und Justizeinrichtungen und Notfall- und Rettungswesen. Aber ob und welche Maßnahmen die umsetzen müssen und ob die prüft auch keiner und es gibt auch keine Mängellisten oder so, ist halt alles undefiniert, weil gibt's halt nicht. Aber da haben wir ja eigentlich schon hier ein gutes Beispiel, warum man das eigentlich regeln sollte, weil ja. Die Sabine hat das am eigenen Leibe erlebt. Was ist denn bei euch passiert? Ja, genau. Wir hatten im letzten Jahr, Anfang Juli, unseren Sicherheitsvorfall, der dann letztendlich zum Katastrophenfall wurde. Und die Beweggründe, warum wir das damals als Katastrophe angesehen haben oder definiert haben, war tatsächlich, dass Soziale- und Unterhaltszahlungen nicht mehr möglich waren, Kfz-Zulassungen nicht mehr möglich waren, Bauanträge nicht mehr sachgerecht bearbeitet werden konnten, was natürlich bedeutet, dass schon die Menschen sehr in ihrem nächsten Leistungen und so weiter getroffen hat. Also das heißt, auch die Dienste für die zentralen Geschäftsprozesse konnten einfach auf absehbare Zeit nicht mehr erbracht werden. Die Beweggründe, warum wir das damals gemacht haben, war, dass der Schaden objektiv deutlich über die Ausmaße von alltäglichen Schadensereignissen hinausgeht. Und man hört schon so ein bisschen, ne, ich zitiere jetzt aus diesen ganzen Vorgaben, dann haben wir auch gesehen, dass erhebliche Sachwerte oder lebensnotwendige Versorgungsmaßnahmen für die Bevölkerung gefährdet oder eingeschränkt waren. Und tatsächlich war es auch die Abwägung, dass die Erklärung oder Nichterklärung des Katastrophenfalls weitreichende juristische Konsequenzen haben konnte. Das sind so Schadensersatzforderungen, die sich aus dem Aufgabenportfolio der Landkreisverwaltung ergeben. Und tatsächlich auch die Situation, dass die Presse immer wieder permanent wiederholte, die Landkreisverwaltung ist aufgrund des Angriffs arbeitsunfähig, es kann keine Aussage getroffen werden, wann dieser Zustand beendet ist. Der Angriff auf die auf alle Bereiche des Leistungsspektrums des Landkreises hat unmittelbare Auswirkungen, also das und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger können aktuell nicht bearbeitet werden und weitere Folgen seien unabsehbar. Und das führt natürlich dazu, dass man, wenn man durchaus als Verwaltung mehrere Katastrophen gleich handeln muss, wie Flüchtlingskrise oder also jetzt sozusagen hier unsere ganzen Corona-Aufgaben, die wir dann hatten, also die auch unser Gesundheitsamt hatte, die einfach nicht erfüllt werden konnten, führte das tatsächlich dazu, oder die drohende afrikanische Schweinepest, die wollen wir mal auch nicht vergessen, die führt es eben dazu, dass die öffentliche Verwaltung dort ein Problem hat, wenn sie nicht direkt und sehr schnell weiterarbeiten kann und eben für die Gesellschaft Aufgaben wahrnehmen kann. Und das ist tatsächlich nicht stressfrei für die Zivilgesellschaft. Okay, das heißt, durch euren IT-Vorfall, den ihr hattet, ist quasi die komplette Verwaltung handlungsunfähig gewesen, quasi äquivalent so, wie wenn Hochwasser durch Anhalt-Bitterfeld durchgerollt wäre. Genau das. Also Sozialhilfe konnte nicht mehr ausgezahlt werden, die Kassensysteme waren nicht mehr alarmgesichert, der Schutzauftrag bei Kindswohlgefährdung, was jetzt Aufgabe des Jugendamts ist, Ordnungsamt, Fahrerlaubnisrecht, also ich hatte es ja auch schon gesagt, Kfz-Zulassung, auf der anderen Seite auch Gesundheitsamt, also Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, also Infektionsschutz. Und was tatsächlich noch ganz wichtig war, ist gerade der Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung. Und ich glaube, da sieht man dann schon, dass auch wenn Staat und Verwaltung nicht unter die Kritis, also doch schon unter Kritis fällt, aber nicht unter die Vorgaben fällt, ist es einfach, wenn man das genauer betrachtet, sind wir Teil dieser anderen Sektoren. Und da glaube ich, dass wir da viel mehr den Blick drauf richten müssen. Was sind denn die Vorgaben überhaupt, die getroffen werden müssen? Na, die Verpflichtung für Betreiber von Kritis, das sind so die angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit der IT-Systeme. Genau, also ich glaube, da sind ganz viele Einzelvorgaben, die Honkhase viel besser erklären kann. Ja, also im Endeffekt ist das für diese 8 Sektoren, wo es reguliert ist, im BSI-Gesetz § 8a definiert. Und da sagt es eben, man braucht angemessene, branchenspezifische, technische und organisatorische Maßnahmen nach Stand der Technik. So. Und das alles, so wie Evo Gouvernante schon sagte, zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit. Und es geht immer um IT-Systeme, Komponenten und Prozesse. Die sollen also funktionsfähig bleiben. Das heißt, eine Störung soll im Idealfall dazu führen, dass kein Ausfall oder keine Beeinträchtigung der betroffenen kritischen Infrastruktur Dienstleistung ist. Also Sektor Wasser, Frischwassergewinnung, wenn du den Hahn aufdrehst, kommt Wasser raus. Und wenn die einen Cybervorfall haben, weil IT-Komponenten, Systeme oder IT-Systeme, Komponenten oder Prozesse beeinträchtigt sind, dann müssen die trotzdem noch durch Alternativmaßnahmen im Business Continuity Management, Notfallmanagement, whatever, durch Maßnahmen nach Stand der Technik, branchenspezifisch und angemessen, dafür sorgen, dass du immer noch aufdrehst und Wasser rauskommt. Aber bleiben wir nochmal gerade dabei, ist hier nur das ganze Thema IT geregelt? Ja. Weil Wasser und Strom kann ja auch aus anderen Fällen ausfallen. Ja gut, aber das, also physische Sicherheit oder Sabotage zum Beispiel ist nicht adressiert. Deswegen hat ja Frau Faeser jetzt kürzlich angekündigt, das Kritis-Dachgesetz wird kommen. Das Eckpunktepapier, 6 Seiten, ist ja am 25. intern, wie auch immer, verfügbar geworden sein. Eine dezentrale Sicherheitskopie hat sich bei mir auf dem Schreibtisch manifestiert, die habe ich mal durchgelesen und seit heute ist die bei Netzpolitik.org und vom Professor Dr. Dennis Kipker verfügbar, aber im Wesentlichen steht da drin, ja, wir wollen physische Sicherheit machen und das BBK soll gestärkt werden, das zu tun. Das ist dasselbe BBK, was dieses Jahr für den Haushalt schon eh nur irgendwie 250 Millionen hatte und nächstes Jahr 170 nur noch, weil denen kann man ja das Geld kürzen, aber mehr Aufgaben geben. Und ja, dann steht da drin, wir wollen halt so physische Sicherheit machen und das klingt alles ganz toll, aber so klang auch mal das IT-Sicherheitsgesetz und das, was da rausgekommen ist, war halt eher nicht so toll. Schauen wir mal, was draus wird. Das heißt, man trennt hier trotzdem immer noch zwischen Cybersicherheit und physische Sicherheit. Ja, was eigentlich keinen Sinn macht, weil der Bevölkerung ist eigentlich egal, warum. Die stellt die Frage, kommt morgen noch Wasser und Strom aus der Leitung? Ja, nein. Da kannst du nicht sagen, wurde weggecybert oder war leider andere Sabotage. Deswegen konnten wir nichts tun. Aber das eine ist, dass man das unterscheidet. Das andere ist, dass die Gesetzgebung nicht weitreichend genug ist. Und die Schwellenwerte beispielsweise, ich habe ja jetzt gesagt, wer ist überhaupt kritisch oder könnte sein. Die Schwellenwerte sind ja so, dass in der Regel 500.000 Menschen und mehr versorgt werden müssen, damit es Relevanz hat. Und da bleiben wir mal beim Sektor Wasser. Von 5.500 Stadtwerken sind es ja 47, die über 500.000 Menschen versorgen. Alle anderen müssen gar keine Cybersicherheit machen. So. Das ist auch cool. Der Wasser so, ist auch nicht so haben wichtig. Haben halt auch keine Anforderung. Ja, aber bei Strom, Ernährung, Transport und Verkehr und so ist das dasselbe, ne? Ja, so das ist immer wieder bei meinem, da. So wieder bei meinem Lieblingsthema. Das gehen wir ja noch ein Stück weiter. Das alles Infrastruktur und kritische Infrastruktur gehört in meinen Augen in staatliche Hände. Und muss auch von staatlichen Händen. Bedingt. Also wir haben zwar 80% privater wirtschaftlicher kritischer Infrastruktur, aber wir haben auch 20% staatliche kritische Infrastruktur. Die haben jeder ihre eigene Herausforderung, warum die, da kommen wir schon zum ersten Mal zu, warum man die eigentlich disruptiv erneuern möchte, also brandroden und neu machen. Weil bei den privatwirtschaftlichen Unternehmen ist es natürlich immer eine Erlösmaximierung für die Stakeholder. Ja, da können die noch so viel sagen, ey, wir machen das alles für die Bevölkerung. Das geht in erster Linie für wirtschaftliche Interessen und in zweiter Linie Bevölkerung, weil Rechtsinteressen sagen, ey, pass mal auf, du machst das gesetzlich folgendermaßen. Und ansonsten machen die nur so viel, wie ihr Eigenerhaltungstrieb sozusagen hergibt. Bei den staatlich Betriebenen ist es eben so, wenn halt so eine Kommune weggecybert wird, dann ist die halt kaputt, ein Landkreis auch, und dann machen alle dicke Backen und sagen, ja, ist schade, ne? Ich meine, E-Gouvernante hat das ja reichlich erlebt, ne? Dass alle dann irgendwie kommen und Kohle abzocken wollen, aber niemand wirklich helfen will oder alles schwierig ist. Und gleichzeitig sind ja Kommunen und Landkreise noch nicht mal kritisch im Sinne dieses Gesetzes. Wenn du also sowas nimmst wie ein Krankenhaus, was öffentlich betrieben wird, also mit öffentlichen Geldern dann auch, dann ist da in der Regel auch sehr wenig Investment und sehr wenig Ahnung und damit auch ein maroder Betrieb. Also die tun sich beide keinen Gefallen. Und wenn du im staatlich Betriebenen auch so Gesetzgebungen hast, ne, die halt irgendwie nicht greifen und keine Sanktionierung haben und keine Haftung und das linke in rechte Tasche ist oder irgendwie vogelfrei oder so sinnfreie Gesetze wie das OZG, was irgendwie dekorativ viel Arbeit erzeugt, aber faktisch irgendwie nichts an Mehrwert erzeugt, dann hast du da auch eine schlechte kritische Infrastruktur. Ne? Das ist auch nicht die Lösung. Wir brauchen eine gute Gesetzgebung, wir brauchen gute Rechtsdurchsetzung und gute Gesetzgebung, da können wir nachher drüber reden, aber mit schlechter Digitalisierung und schlechten Gesetzgebungen erreichen wir halt genau das Gegenteil. Jetzt geht meine Frage mal Richtung Ralf. Wir haben ja in der öffentlichen Verwaltung und du stehst ja für 54 Dienstleister aus der öffentlichen Verwaltung, haben wir ja nicht nichts. Da sind ja mit Sicherheit auch schon Themen angegangen worden, weil das ist ja nicht neu. Wie sieht's denn da aus? Ja, erstmal 54 Mitglieder haben wir, aber versorgen tun wir rund 10.000 von den 11.000 Kommunen in Deutschland. Also die überwiegende Mehrheit hat sich einem unserer Mitglieder angeschlossen, um die IT organisieren zu lassen. Und daraus ergibt sich natürlich auch eine große Verantwortung. Und wir haben mal eine kleine Umfrage gemacht unter unseren Mitgliedern und von den 37, die ein Rechenzentrum selber betreiben, da ist natürlich die überwiegende Zahl schon zertifiziert, entweder nach der ISO 27001 oder auf Basis des IT-Grundschutzes auch dann in Kombination mit der ISO 27001. 8 weitere haben entweder diesen Prozess begonnen oder sind über andere Mechanismen zertifiziert. Und 6 Mitglieder haben geantwortet, dass sie in diesem Bereich noch nicht so aktiv sind. Und wir hatten ja den Manuel Artug auch auf unserer Mitgliederversammlung im November in Sulzbach bei Frankfurt. Und ich hatte dann die Gelegenheit, dem Publikum sozusagen, den Mitgliedern gegenüber zu sitzen. Und es war sicherlich nicht nur der besonders interessante und spannende Vortragsstil von Manuel, dass die Aufmerksamkeit in hohem Maße auf dem lag, was er berichtet hat. Also ich muss sagen, da ist, glaube ich, bei dem einen oder anderen nochmal das Bewusstsein erweitert worden, dass es sich hier wirklich um einen ganz elementaren Bereich auch der Arbeit handelt. Jetzt will ich aber die Mitglieder auch ein bisschen in Schutz nehmen, denn sie haben es ja nicht ganz so einfach. Sie produzieren die IT-Leistung für die Kommunen und ich glaube, wir haben gerade bei den Kommunen die Schwierigkeit, dass IT und auch IT-Sicherheit nicht immer an allererster Stelle der Agenda stehen, weil tatsächlich auch eine andere Umfrage, die wir gemacht haben, sagt, dass unsere Mitglieder von den Kommunen eben auch hoffen, dass dort wesentlich mehr Personal sich mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigt. Das führt dann auch zu dem Gedanken, dass man die Kommunen eben als kritische Infrastruktur beziehungsweise auch ihre Verwaltung als kritische Infrastruktur und die kommunale IT als kritische Infrastruktur einstufen sollte. Da kann man sich dann darüber unterhalten, welche Ebene, man kann sich darüber unterhalten, welche Teilsysteme, welche Systeme da dann tatsächlich kritisch sein sollten, sein können, aber es ist schon schwierig, sage ich mal, auf der Ebene der Stadtverordneten, der Stadträtinnen für die Aufmerksamkeit bei diesem Thema zu sorgen und auch für die Ressourcen bei diesem Thema zu sorgen. Also das heißt tatsächlich Sachmittel, aber auch Personalmittel. Denn häufig ist es so, dass in der Kommune eben entschieden wird, nach Abarbeitung der Pflichtaufgaben, was können wir mit dem Geld noch machen? Und wenn du jetzt keinen dramatischen Cybersicherheitsvorfall in der Nähe hast, wenn es keine dramatischen Auswirkungen gibt, dann wird das, glaube ich, immer etwas verdrängt, welche realen Gefahren aus dieser abstrakten Bedrohungslage entstehen können. Und man kann es auch anders und drastischer formulieren. Wenn das Kind im Brunnen ist, dann ist immer klar, wo das Problem lag, aber dann ist das Kind halt leider in den Brunnen gefallen. Und da gibt es natürlich den Gedanken, und wir vertreten als Vitaco diesen Gedanken auch, dass man sagt, dann lass es uns doch einfach zur Pflichtaufgabe machen. Denn in der Kommune wird immer das gemacht, was Pflicht ist. Und das, was freiwillig noch übrig ist, das ist ja auch nicht viel, also an Ressourcen, an freien Ressourcen, ist in einer Kommune nicht viel vorhanden. Wenn es aber eine Pflichtaufgabe ist, dann kann man eben nicht mehr die Entscheidung zugunsten anderer Systeme, zugunsten anderer auch berechtigter Interessen treffen, sondern man ist dann verpflichtet, tatsächlich die Cybersicherheit, die IT-Sicherheit voranzustellen. Und das könnte tatsächlich dadurch geschehen, indem man die kommunale Verwaltungs-IT als kritisch einstuft. Das wäre sicherlich ein Weg. Habt ihr da mal mit euren Mitgliedern gesprochen, was die dazu sagen? Weil ich habe die Erfahrung gemacht mit verschiedenen Kommunen, wenn ich drüber spreche, die einen sagen, juhu, wir wollen als kritisch eingestuft werden und die anderen sagen, ja, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, wir schaffen es noch jetzt schon nicht mal mit unseren Aufgaben. Ja, das ist natürlich, wie gesagt, eine Ressourcenfrage und wenn du die Verpflichtung, die gesetzliche Verpflichtung hast, dann gibt es auch den Anspruch, dass darauf dann entsprechende Ressourcen gelenkt werden. Und da kann man natürlich sagen, das schaffen wir nicht oder man kann sagen, naja, prima, dann ist endlich mal ein Rechtsgrund da und dann muss es ja gemacht werden. Ich weiß, dass die Diskussion zumindest bei den kommunalen Spitzenverbänden differenziert geführt wird, weil die schon, sage ich mal, berechtigt und nachvollziehbar sagen, wir kriegen immer mehr Aufgaben und kriegen aber nicht die Ressourcen dazu. Also der Bund gibt uns Aufgaben, wir müssen die Verwaltung durchführen, wir müssen exekutieren, was auf Bundes- und Landesebene entschieden wird. Aber wir kriegen dafür nicht die entsprechenden Mittel. Konnexität wird immer abgewiesen, das sind dann alles freiwillige Aufgaben. Einer der Schlüsse für uns naheliegend ist dann zu sagen, na, dann machen wir es halt von den Freiwilligen zur Pflichtaufgabe. Gibt es da schon so eine Art Netzwerk innerhalb der Vitaco zum Beispiel, dass sich die IT-Dienstleister da zusammenschließen und vielleicht Dinge auch gemeinsam regeln oder gemeinsam Pools bilden oder Ähnliches, gemeinsam die Aufgaben teilen vielleicht? Also wir haben eine sehr aktive Facharbeitsgruppe IT-Sicherheit, die kümmert sich dann im vertraulichen Austausch um Sicherheitsvorfälle und natürlich auch darum, den Stand der Technik möglichst breit einzusetzen. Das ist aber tatsächlich dann auch eine Maßnahme, die, oder das sind Maßnahmen, die im im Vorhinein greifen. Wir haben auch ein COMCERT, ein kommunales Cyber Emergency und Rescue Team, das Response Team, Entschuldigung, Cyber Emergency Response Team, das dann, wenn es Probleme gibt, auch aktiv wird und dann entsprechend hilft. Das macht die Regio IT in Nordrhein-Westfalen. Das ist meines Wissens das einzige kommunale CERT, das wir in Deutschland haben. Darüber hinaus haben wir jetzt im Moment aktuell noch keine Aktivitäten, weil wir das im Rahmen der Möglichkeiten gerade leisten. Aber wir wären natürlich froh, wenn wir da neben natürlich Austausch über Notfallmanagement und ähnliche Fragen, die sind ja eine Selbstverständlichkeit in unserem Bereich, wenn wir da auch noch weiter aktiv werden können. Jetzt vielleicht nochmal, Sabine, ich weiß, du hast das schon 180 Mal erzählt, mindestens. Kannst du vielleicht nochmal ganz deutlich auf die Gefahren hinweisen, was passiert, wenn man sich nicht so wirklich um Kritis in der öffentlichen Verwaltung kümmert? Also ich beginne mal vielleicht damit, dass mir in dieser ganzen Debatte immer auch so die Organisation fehlt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich nicht nur ein IT-Problem war. Als wir diesen Vorfall hatten, wurde sehr schnell deutlich, welche Schwächen es in der Zusammenarbeit, auf der anderen Seite auch welche Potenziale in der Zusammenarbeit waren. Die Frage ist nur, wenn wir uns aufstellen und wenn wir natürlich vor dem Problem stehen, was wir an Aufgaben und Anforderungen durch eine Definition von Kritis hinzubekommen als Behörden, dann stellt sich immer auch die Frage, mit welchem Personal sollen wir das machen? Also auf der einen Seite sind jetzt schon die ersten Gedanken, glaube ich, auch jetzt in anderen Arbeitsgruppen so in Richtung Pooling, also Mitarbeiterpooling gegangen, was ich durchaus für die ganze Thematik als sinnvoll erachte. Auf der anderen Seite haben wir die Erfahrung tatsächlich gemacht, dass als alle Technik aus war, wir in der Organisation uns erst wieder zusammengefunden haben, wobei ich dazu sagen muss, dass öffentliche Verwaltung ein absolutes Händchen dafür hat, sich sehr resilient, sag ich mal, in den Krisen aufzustellen, so zu finden und eben eine Lösung für die Probleme sehr schnell zu finden. Und wenn ich sehe, dass wir über Amtshilfe ersuchen mit unseren Partner oder Nachbarlandkreisen eben sehr schnell Aufgaben auslagern konnten, dann sehe ich, dass hier Potenzial ist, wenn wir uns im Vorfeld und die Aufgabe Kritis muss jetzt nicht jeder Landkreis alleine oder nicht jede Kommune alleine führen, aber die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, um dieser Aufgabe und dieser Bedrohung Herr zu werden, sehe ich tatsächlich schon als Aufgabe, der wir uns jetzt im Vorfeld widmen müssen. So, das heißt also, als wir diesen Vorfall hatten, war die Technik komplett weg. Da waren die Kommunikationsstrukturen weg. Das heißt, niemand von den Mitarbeitern konnte irgendwie informiert werden oder gemeldet werden, dass die Rechner nicht nochmal hochzufahren sind. Da sind wir im ganzen Bereich Awareness. Nämlich die ersten Mitarbeiter haben dann gesagt, so, wir müssen weiter funktionieren für unsere Leute da draußen. Das heißt, wir fahren den Rechner doch nochmal hoch und nehmen die Daten auf dem USB-Stick mit. Das sind alles Dinge, von denen ich denke, dass man im Vorfeld sehr viel mit den eigenen Leuten kommunizieren muss und sich auch als Staat und Verwaltung schon als kritische Infrastruktur versteht. Und auf der anderen Seite aber wirklich raussucht, welche meiner Leistungen sind kritisch. Das heißt also, dieser ganze Aufgabenstrang, den wir hatten, also technische Einsatzleitung 2 mit der Technik, technische Einsatzleitung 2 mit der Priorisierung von Fachverfahren, das ist unfassbar wichtig, das im Vorfeld zu bedenken. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir dieses ganze Thema viel weiter fassen müssen. Also Prävention, Resilienz, wer hilft mir wann, wer kann mir überhaupt helfen und wo sind überhaupt meine Daten? Also mit wem tausche ich überhaupt Daten aus? Das heißt Landesverwaltungsämter und so weiter, das muss alles irgendwie mit erstmal strukturiert werden. Und ich weiß, in den ersten Bundesländern, also in Niedersachsen, gibt es schon Abfragen, welche Prozesse wir als kritisch betrachten. Und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ja, OZG ist eine unfassbare Herausforderung, aber zumindest sorgt das erstmal dafür, dass wir unsere Prozesse anschauen für Leistung. Danke, Ralf hat sich gerade gemeldet. Ja, danke. Ich wollte das auch nochmal ergänzen. Also es ist, wie gesagt, ein informeller Austausch zwischen den Vitaco-Mitgliedern, den gibt es schon länger. Wir sind aber auch in der Diskussion, um Leistungen, wie wir das nennen, vor die Klammer zu ziehen. Und eine der Leistungen, die wir auch ganz klar identifiziert haben, ist natürlich die Produktion von IT-Sicherheit. Da haben wir eine entsprechende Umfrage auch gemacht, das ist auch auf dem Schirm. Die Mitglieder sind da sehr gerne bereit. Wir haben ja auch die Genossenschaft GAF Digital, die dann stärker ins Operative dann einsteigen kann, als das ein Verein kann. Das ist ja immer so die Geschichte, was kann ein Verein an operativen Tätigkeiten tun. Und da kommt es natürlich drauf an, aus dieser Vereinzelung von einzelnen Akteuren, die ja alle, Sabine hat es eben gerade gesagt, mit Ressourcenproblemen, mit Personalproblemen kämpfen, dass man einfach sagt, die Themen liegen ähnlich und dann lass uns doch einfach mal schauen, was wir zuerst gemeinsam regeln können, ohne hohen Aufwand zu erzeugen. Also sozusagen die low-hanging fruits dann zu ernten. Und das ist ein Diskussionsprozess, wo wir, ich sag mal, im ersten Halbjahr nächsten Jahres sicherlich mal auch an die Öffentlichkeit treten. Also ich war selbst schon mal bei so einer Katastrophenschutzübung in einem Landkreis dabei, wo tatsächlich ein Hochwasser simuliert wurde. Natürlich auch alles IT-gestützt. Ist das vielleicht eine sinnvolle Maßnahme, dass auch IT-Vorfälle in genau so eine Awareness bekommen und regelmäßig solche Katastrophenübungen gemacht werden? Manuel, du nickst ganz heftig. Ja, weil man sagt im Krisenmanagement immer Köpfe kennen in der Krise und das funktioniert nur, wenn ich die halt übe als eine von vielen Maßnahmen, nicht die eine Maßnahme. Aber wenn ich halt so eine Katastrophe habe, ne, und dann noch überlege, wo haben wir denn die Notfallrufnummern? Wen muss ich jetzt eigentlich anrufen? Ist das Land für mich zuständig? Kann ich beim BSI anfragen? Muss ich eine Anzeige beim BKA stellen? Muss ein Staatsanwalt, ist es vielleicht der Verfassungsschutz? Und bevor du zu Ende gedacht hast, vielleicht zu sagen, wen muss ich jetzt eigentlich bei meinem IT-Dienstleister anrufen? Oder hat der noch einen Subdienstleister und kriege ich den eigentlich Freitagabend 18 Uhr noch an Apparat, weil wir zufällig gesehen haben, dass jetzt alles verschlüsselt wird, live und direkt und wir können es noch in Teilen unterbinden, wenn wir wüssten, wer Zugriff auf die Systeme hat. Ne, das ist der Moment, wo du Köpfe kennen in der Krise einfach lohnt und du sagst, okay, hier ist die Rufnummer, da rufe ich an. Der guckt sofort rein und versucht, den Vorfall direkt zu adressieren. Und vielleicht kriegen wir sogar noch das Schadensausmaß runter reduziert, was der Idealfall ist. Ne? Sowas wie Notfallmanagement, Krisenmanagement und diese Übungen macht man eigentlich nur, damit man möglichst schnell aus der Lage vor die Lage kommt und nicht durch die Lage getrieben wird, sondern die Lage vor sich treibt. So. Aber das funktioniert nur, wenn ich weiß, was ich tun muss und wenn die Handgriffe stimmen und wenn ich weiß, ich rufe jetzt XY an und XY weiß genau, wenn ich anrufe, dann did the shit hit the fan. Und dann müssen wir auch agieren und dann legen wir los. Und wir wissen auch genau, was wir tun. Und das kannst du nur durch Übungen machen. Anders funktioniert es nicht. Aber vielleicht mal, um so ein bisschen in die philosophische Richtung zu gehen. Warum ist das Thema Hochwasser, Sturm, flächendeckender Stromausfall präsenter in den ganz speziell Landratsämtern als das Thema, meine IT ist plötzlich kaputt oder weg? Ja, ich glaube, IT haben wir noch nicht so lange, ne? Wenn ich gerade daran denke. Also, ja, digitale also wenn du dir manche archäologisch wertvollen Betriebssysteme anguckst, die da installiert sind, die aber verdammt lange im Einsatz. Hallo. Ja, aber digitale Verwaltung, ja. Wir sprechen schon seit vielen, vielen Jahren über das Thema, aber gerade wenn ich dran denke an die E-Akte oder Dinge, die ich halt jeden Tag benutze, meine E-Mails weg sind, dann ist das relativ neu, auch diese ganze Abhängigkeit von Kalendern, von Terminen. Also, ich sehe, Ralf schaukelt hin und her, aber ja, tatsächlich, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Naja, wir haben jetzt Jubiläen von Kreisgebietsrechenzentren, 50 Jahre. Also das ist jetzt, ehrlich gesagt, keine neue Technologie. Und auch in anderen Landesteilen haben wir seit über 30 Jahren eine intensive Elektronifizierung und Digitalisierung. Ich glaube, es liegt ein bisschen stärker daran, dass wir zu sehr oder immer noch sehr stark an analogen Prozessen haben und uns die analogen Prozesse halt elektronisch dargeboten werden. Manuel, du hast ja vorhin das OZG mal angesprochen. Und da haben wir uns, glaube ich, können wir uns gerne alle an die eigene Nase fassen, aber wir kennen genug Beispiele. Da haben wir uns einfach noch nicht mit wirklich ganz tief auf die Veränderung unserer Welt, kann man sagen, durch Digitalisierung. Damit haben wir uns noch nicht hinreichend beschäftigt. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Problem. Und wenn man halt dann die Akten elektronisch kriegt, dann sehen die immer noch so aus, in Teilen jedenfalls in der Ratssitzung sehen die immer noch so aus, als PDFs oder sonst wie, als hätte ich eine ganz normale Vorlage bekommen. Und dann ist es halt einfach nur ein Blatt Papier, das gescannt ist für mich. Dass das Ganze in einem komplexen Systemzusammenhang steht, das ist nicht allen Menschen präsent. Ich glaube, das ändert sich erstmal mit Krisen, weil dann ist tatsächlich alles am Dampfen und the shit has hit the fan. Dann ist es halt wirklich auch greifbar. Und ansonsten, glaube ich, ist es auch einfach eine Frage der Generationen, die da sich mit beschäftigen. Und ich zähle dann auch zu den alten weißen Männern so langsam oder bin es schon, keine Ahnung. Da die sind halt jetzt in vielen Bereichen als Boomer diskriminiert und auch entsprechend, sage ich mal, nicht so digital fortschrittlich. Das wird sich in den nächsten Jahren auch radikal ändern, wenn eine junge Generation, viel mehr Frauen, viel mehr junge Leute in die entscheidende Position in den Kommunen kommen. Aber die Frage ist, ob man das abwarten kann. Ich bin der Meinung, nein, das können wir nicht abwarten. Das Problembewusstsein, das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe, muss ganz deutlich geschärft werden, weil wir nicht auf die nächsten Krisen warten können. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das geht auch an unsere demokratische Substanz. Ja, das ist schwierig, Menschen zu vermitteln, dass es sich hier um ein tolles Leben, einen tollen Staat handelt, wenn bestimmte basale Funktionen, sprich die Verwaltung, nicht mehr ordentlich funktionieren. Sabine? Das ist richtig, daran wollte ich anknüpfen. Dass Verwaltung dauerhaft funktioniert. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieses Vertrauen in die Technik, dass sie morgen noch funktioniert, nachhaltig gestört ist. Die erste Reaktion war, daran kann ich mich sehr gut erinnern, ach, hätten wir doch noch die Papierakte, dann hätten wir jetzt weiterarbeiten können. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, Weiterarbeit war möglich, dadurch, dass die E-Akte in anderen Behörden wieder aufgerufen werden konnte. Dennoch ist es so, dass in manchen Abteilungen jetzt zusätzlich zur digitalen Akte wieder die Papierakte geführt wird. Und das kann es nicht sein. Also das heißt also, dieses sehr schnelle Weiterarbeiten, das müssen wir auf jeden Fall hinkriegen. Und wir haben tatsächlich gemerkt, wie durchdrungen von Digitalisierung wir sind. Das heißt, tatsächlich hat der Vorfall bei euch dazu geführt, dass die Leute wieder einen Schritt zurück machen und jetzt wieder ihre Ordner unterm Schreibtisch haben, als Backup, vom Backup? Als Backup, genau. Oh Gott, ich glaube, da muss man wieder ran. Wie können wir mit sowas umgehen? Wie kriegt man das Vertrauen in die IT hin und schützen die auch so, dass das Vertrauen auch zu Recht vorhanden ist? Schulen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Organisation muss fit sein, die Technologie leistet das. Ja, ich muss dann natürlich meine entsprechende Backup-Lösung haben und die kann ich möglicherweise nicht in der Cloud zum Beispiel finden. Das ist eben auch so ein Punkt, wo dann viele sagen, oh, dann müssen wir alles in die Cloud legen. Das wird eventuell keine Lösung sein. Der Manuel Artuk hatte dazu auch, glaube ich, bei unserer Mitgliederversammlung einige sehr schöne Dinge uns ins Gebetbuch geschrieben. Ja, definitiv. Also ich meine, Vertrauen kriegst du in einem System nur hin, wenn man allen Akteuren im System vertraut. Ne? Und das ist ja dasselbe wie, wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht, Kreditkartensysteme. Ne? Wir hatten lange Zeit Kreditkarten im Einsatz, da hieß es, ey, und wenn Missbrauch stattfindet, kriegst du das Geld von der Bank zurück. Ne? Und dann haben alle gesagt, ja, ist eh ein sicheres System, aber ich kriege ja auch das Geld zurück. Aber mit immer mehr Kompromittierung, obwohl die Leute das Geld zurückbekommen haben, haben die gesagt, ich kriege schon wieder eine neue Karte, schon wieder wurde meine Karte gesperrt, schon wieder sind meine Daten irgendwo im Darknet gelandet, schon wieder ist irgendwie Missbrauch passiert und die Bank ruft mich proaktiv an und sagt, ey, ihre Karte wurde gesperrt, weil die sind Südjemen irgendwie eingesetzt worden und wir haben das erkannt. Das ist ja ein Schutzmechanismus, aber trotzdem haben die Leute das Vertrauen ins System verloren. Und ab irgendeinem Schmerzpunkt haben eben die Zahlungssysteme gemerkt, nur die Kohle zurückwerfen reicht nicht, obwohl die doch eigentlich profitgesteuert gedacht haben und haben gesagt, verdammt, wir müssen das Vertrauen ins System wieder hochbauen, weil sonst setzen die Leute die Kreditkarte nicht mehr ein, egal ob die das Geld zurückkriegen. Die wollen sich nicht mit diesem Mist befassen, dass ihre Daten abgegriffen wurden, dass die selber anrufen müssen oder einen Anruf bekommen und die hätten gern ein sicheres System. Was man also braucht, ist auf politischer Ebene, auf gesetzgeberischer Ebene, auf Verbandsebene und auch auf Kritis-Betreiberebene müssen wir inklusive der Zivilgesellschaft selber abholen, dass alle in der Lage sind zu verstehen, ist das ein sicheres System und kriegen wir das gemeinsam hin. Und da fängt auf politischer Ebene es an mit so Maßnahmen wie, machen wir uns mal bei kritischen Infrastrukturen nicht abhängig von einem, Klammer auf, Putin, Klammer zu. Und wenn dann die Pipelines sabotiert werden, machen wir alle dicke Backen und sagen, Gasmangellage, wir kommen nicht über den Winter. Abhängigkeit war noch nie ein Erfolgsmodell für kritische Infrastrukturen und für Vertrauen und Sicherheit in einen Staat, in die Souveränität des Staats. Auf gesetzgeberischer Ebene, ich habe gerade das Beispiel angeführt, ne, 47 von 5.500 Wasserwerken sind kritisch. Alle Kommunen und Landkreise sind es nicht. Was? Also was ist da kaputt? Ne? Da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Wer soll denn da Vertrauen drin haben? Geschweige denn von, wer kriegt überhaupt mit, dass es so ist? Wir haben ja noch mehr so Klöpper. Wir haben ja noch nicht mal den Kritis-Sektor Chemie, weil die irgendwie geschafft haben, sich rauszureden. Großforschungseinrichtungen auch. Das BBK sagt ganz klar, Großforschungseinrichtungen sind kritische Infrastruktur, weil das die Bevölkerung gefährden kann. Und was sagt der Staat? Ja, nee, gucken wir uns nicht an. So, das muss also auf gesetzgeberischer Ebene sinnvoll gestaltet werden. Wir müssen auf der Sicherheitsbehördenebene agieren. Wir haben 300.000 Polizistinnen in Deutschland. Jede dieser 300.000 Polizistinnen kann dir ein Knöllchen ausschreiben. Das haben die alle gelernt und können die auch richtig radikal durchführen und schön ordentlich. Aber versuch doch mal bei nur 1% von denen eine Online-Strafanzeige zu erstatten, weil du eine Vergewaltigungsandrohung bekommst als Frau und sogar deine Adresse noch drunter gepostet wird mit jemandem, wo der Klarname entweder drinsteht oder sogar sehr einfach ermittelbar ist. Du wirst gar nicht glauben, wie oft das nicht gelingt. Es ist nämlich echt oft so. Das heißt, selbst die Sicherheitsbehörden sind nicht in der Lage, Sicherheit im digitalen Raum zu fabrizieren, wenn dann heißt, für die Bürgerin, ne, ist das ja immer dasselbe. Die Polizei ist der Staat und die Verwaltung ist auch der Staat. Ob die jetzt meine Daten verlieren oder ob ich nicht in der Lage bin, meine Strafanzeige zu erstatten, der Staat versagt. Gucken wir uns die DSGVO an. Die DSGVO ist eigentlich ein geiles Gesetz und sagt, wir machen Menschenschutz durch den Schutz von Daten. Kümmert euch bitte drum. Was machen die Leute? Naja, russisch Roulette passt schon, irgendwie so ein bisschen, aber nicht so richtig. Warum? Weil der Staat keine Rechtsdurchsetzung macht. Wenn du aber vergleichst und sagst, ey, liebe Leute, ihr macht Datenschutz nicht so richtig, ja, 49 von 50 schlingeln sich durch und der 50. wird ermahnt oder zahlt irgendwie ein Budget, wo er sagt, ich habe das Vielfache an Gewinn eingesahnt, ja, da zahle ich gerne aus der Portokasse. Wenn du dieselben Leute fragst, warum macht ihr keine Kinderarbeit, sagen die, oh, Kinderarbeit ist total, also man kann ja Kinder arbeiten lassen und wenn man das machen würde, würde sofort die Zollfahndung kommen und der Geschäftsführer würde in den Knast gehen. Ah, Rechtsdurchsetzung funktioniert, ja, im Vergleich zur DSGVO. Also zumindest in Deutschland, weil ihr lasst das dann in Indien und Pakistan weiterführen, ne? Aber, also da siehst du auch, die Rechtsdurchsetzung ist relevant und dann gehst du alle Etagen einmal durch und guckst dir all das an, dann bleibst du am Ende stehen bei der Bildungspolitik, wo wir komplett kollektiv versagen, ne? Wir haben als Industrienation Deutschland Fabrikarbeiterinnen ausgebildet. Wir haben jetzt trotz Anti-Digitalisierungsversuchen der GroKo über Jahrzehnte geschafft, irgendwie doch eine Informationsgesellschaft zu werden. In den Schulen hat sich nichts geändert. Wir bilden immer noch Fabrikarbeiterinnen aus. Und so kriegst du keine digitale Souveränität in die Breite und damit keine Kompetenz überall rein, was im Vergleich zu Dänemark, Estland oder so ein super geiles Modell ist. Aber wir gucken immer dahin und sagen, ja, die haben das richtig gemacht, ne? Wir machen hier nochmal einen Stuhlkreis oder einen Lagebericht. So, das Ralf, war nur ein Auszug. Entschuldigung. Ralf, du wolltest. Ja, also ich glaube, es sind einfach ein paar Elemente, die wir da lernen müssen. Und das führt uns, glaube ich, auch wieder zum kritischen Thema zurück. Das eine ist, das haben wir ja eben auch schon diskutiert, das ist eben die Schulung, die persönliche Kompetenz mit Bedrohungen umzugehen, gerade aus dem Cyberraum in Anführungszeichen. Ich kriege auch gerne mal eine Mail von irgendwelchen Leuten mit Schreibfehlern oder sonst wie, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Phishing-Mails werden immer besser. Und das muss man eben erkennen können. Das ist aufwendig, das kostet Zeit, Energie und es muss gemacht werden. Und da muss man halt auch wirklich ganz hart ansetzen, weil die Folgen eines Fehlhandelns dann schon dramatisch sind. Der zweite Punkt ist natürlich, hat Manuel auch schon ausführlich dargeschildert, ist die Frage der Organisation. Also Notfälle muss man eben üben. Wir haben jahrzehntelang haben wir keine Notfälle geübt, weil wir dachten, jetzt ist alles schick. So ab den 90er Jahren war ja Friede in der Welt und dann hat man das ein bisschen verlernt und die Friedensdividende irgendwie verteilt. So, das ist zwar einerseits nett gewesen vielleicht, auf der anderen Seite sieht man, dass es halt in der Welt auch mal wieder anders werden kann. Und da sind wir gerade dabei, das live zu beobachten. Also muss klar sein, was im Fall der Krise und im Vorfeld der Krise muss es geübt werden. Es muss klar sein, was im Fall der Krise zu geschehen hat. Und der dritte Punkt ist natürlich der Stand der Technik. Also ich kann jetzt nicht mehr mit Windows 95 um die Ecke kommen. Da muss ich halt mal Winfried ersetzen oder andere nette Programme, die halt mal handgeschnitzt worden sind und die nicht mehr abgedatet werden. Und wir haben das ja auch schon erlebt, dass auch große renommierte Unternehmen, die dem Bund gehören und viele andere, in Probleme kommen, wenn halt bestimmte Schadvorfälle dann übers Netz transportiert werden, wenn böse Absicht ist und die Software nicht auf dem aktuellen Stand ist. Und natürlich haben wir dann das ganze Präventionsparadoxon noch vor uns liegen. Das heißt also, der Mensch reagiert erst, wenn es zu spät ist. Ich kann ja lange erzählen, was man alles machen müsste. Und wenn es dann nicht getan wird und es zu spät ist, dann sagt hinterher jeder, naja, das hätte man natürlich machen müssen. Ne? Aber tut uns leid, da gibt es noch eine Entschuldigung. Aber der Schaden ist entstanden. Und die Frage ist dann, wie kann ich im Bereich der IT-Sicherheit, der dann auch die öffentliche Verwaltung betrifft, weil die ohne Strom und ohne IT halt nichts mehr machen kann, das wissen wir ja nur aus den Vorfällen, wie komme ich dann dahin, dass das Präventionsparadoxon ausgehebelt wird? Und das, denken wir, ist nur dann möglich, wenn man tatsächlich sagt, kommunale IT ist, oder die kommunalen IT-Dienstleister, das muss man dann mal differenziert betrachten, das ist als kritisch einzustufen, damit die Aufmerksamkeit darauf gesteigert wird, damit aber auch die entsprechenden Ressourcen adduziert werden. Ja, gesetzt den Fall, wir kriegen jetzt das ganze Thema kritisch sauber gelöst als Gesetzesvorgabe, dass die öffentliche Verwaltung auch zur kritischen Infrastruktur dazugehört. Ist nicht inzwischen das Thema IT so komplex und so vernetzt und so umfangreich, dass es gar keiner mehr durchsteigt? Also wir können ja nicht, Manuel nimmt immer gerne den Flammenwerfer, wir können ja nicht von Null anfangen. Nö, das lasse ich nicht gelten. Natürlich ist IT komplex, aber ein kritischer Infrastrukturbetrieb ist auch ohne komplex. Und analog ist er auch komplex. Und ganz ehrlich, es gibt inzwischen kritische Infrastrukturen, und zwar sehr viele, die ohne Digitalisierung oder ohne Online-Funktionalität überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Ja, ich höre ja öfter mal, ja, dann betreiben wir die jetzt nur noch offline und dann ist das sicher. Hast du schon mal offline versucht, ein Telekommunikationsnetz zu betreiben? Weiß nicht, also geht so. Hast du mal offline versucht, Online-Banking zu betreiben? Ist irgendwie auch, geht so. Also, und große, also beispielsweise, bleiben wir beim Sektor Wasser, ich mag diesen Sektor irgendwie, weil ich auch morgen noch kraftvoll in ein Glas Wasser schlürfen möchte. Wasser, die Wasserwerke in Berlin haben ganz klar gesagt, ohne Digitalisierung, also Prozessautomatisierung, sind wir nicht mehr in der Lage, genug Frischwasser zu gewinnen, um die Bevölkerung zu versorgen, weil wir so viele Menschen inzwischen versorgen, dass wir das nur noch durch Prozessautomatisierung in der Menge hinbekommen. Wir können das auch analog und mechanisch machen, wir schaffen aber nicht mehr die kritische Menge. So. Und dann musst du digitalisieren, um entsprechend viel zu fördern und zu produzieren. Und dann ist das sogar eine sinnvolle Art als Grund für die Digitalisierung. Gibt genug schwachsinnige Gründe dafür, aber insofern, ja, es gehört dazu und ja, es ist schwierig, aber man kann es machen. Und glaub mir, ein Airbag zu bauen, der immer dann auslöst, wenn er auslösen soll, ohne zu viel False Positives zu produzieren, ist echt schwierig. Aber die haben es geschafft. Und warum? Und da ist sogar Firmware drin, Software, die funktionieren muss. Die haben es geschafft, weil die eine Haftung dafür haben und weil die bei einem Rückruf echt viel zahlen. Und dann sagen die, bevor wir den Schmach und die Schande und diese vielen Kosten auf uns nehmen, wegen der Haftung, sorgen wir dafür, dass diese Systeme sicher funktionieren und zwar erwartbar funktionieren. Und das haben wir auch hinbekommen durch entsprechende Gesetzgebung und Rechtsdurchsetzung. Und wenn wir das nicht machen, dann kann man auch sagen, ist alles anstrengend, kompliziert, teuer und doof. Aber die Welt ist halt kompliziert, teuer und doof. Und der Cyberraum ist nur einer weltweit. Und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das in diesem einen weltweit funktioniert. So. Ende der Durchsage. Ende der Durchsage, okay. dann kommen wir doch jetzt mal langsam in Richtung Lösungsfindung. Lösung, wenn ich das so richtig raushöre, was ihr alle so gesagt habt, ist, wir müssen das Ganze gesetzlich verankern und entsprechend die Betreiber von kritischer Infrastruktur verpflichten. Und dann? Ja, genau. Und dann? Wie machen wir weiter? Na, also was wir bräuchten ist, wir brauchen, wie gesagt, gute Gesetzgebung, hatte ich ja vorhin gesagt. Und gute heißt ja eine Gesetzgebung, die die Betreiber kritischer Infrastruktur dazu bringt, dass sie ein Eigeninteresse haben, eine sichere Infrastruktur zu bauen. Das heißt, sie müssen verstehen, dass sie Security by Design und Privacy by Design wollen, weil das am Ende Menschenschutz darstellt. Und sie müssen von sich aus motiviert werden, sozusagen in einer intrinsischen Motivation, diesen Menschenschutz abzubilden durch solche Vorgehensweisen wie diese zwei Designprinzipien. Alles andere ist Geklüngel, Gemauschel, Gefuchtel oder Gefrickel, aber auf jeden Fall nicht ein sicherer Betrieb. Und das bekommst du nur durch eine gute Gesetzgebung hin, die eben dafür sorgt, dass diese Kritisbetreiberinnen in diese Richtung gehen. Wenn du das hast, dass du erstmal definierst, was ist kritische Infrastruktur, dann musst du ja definieren, was sind die Anforderungen und Schutzziele, die sie erfüllen sollen und was sind Bedrohungen und Gefährdungen, die sie adressieren sollen. Und was soll sozusagen der Outcome sein? Und da soll der Outcome nicht sein, 100%ige Sicherheit, sondern der Outcome sollte eigentlich sein, ein Ereignis, was eintritt, wird im Rahmen der Maßnahmen, die du für die Bedrohung und Gefährdung umgesetzt hast, oder dein Maßnahmenmix, besser gesagt, weil es keine Silver Bullet gibt, maximal zu einer Störung und nicht zu einer Krise oder Katastrophe. Das ist äquivalent zu sehen mit dem Klimawandel und den Klimaereignissen. Die meisten reden von Klimakatastrophen. Die Klimaexperten reden von Klimaereignissen. Und wir suchen uns aus, wird es eine Katastrophe, weil wir nicht angemessen auf das Klima reagieren? Oder haben wir das Ereignis unter Kontrolle und es bleibt einfach nur ein Starkregen oder so? Das heißt, auch im Cyberraum haben wir die Entscheidung, das bewusst in die Hand zu nehmen, zu sagen, wird es nur eine Störung? Oder wird es eine Katastrophe oder Krise? Und wir müssen durch diese gute Gesetzgebung hinkommen, dass kritische Infrastrukturen erstmal richtig einsortiert werden, dass sie überhaupt kritisch sind, dass sie Maßnahmen umsetzen müssen, dass es die richtigen Maßnahmen mit den Schutzzielen sind, dass auch morgen noch Strom und Wasser aus der Leitung kommt und nicht, dass eine Bundesinnenministerin hingeht und sagt, ey, wir brauchen 1000 neue Bundespolizeibeamte, die bewachen dann die Kabel von der Bahn. Dann denkst du so, 1000 Bundespolizeibeamte bei mehreren 1000 Kilometer Trasse, was? Sollen die sich jetzt alle paar hundert Kilometer dahinstellen und was? Mit einer Pistole die Kabel bewachen und jeden erschießen, der die anfasst? Und ich gehe einfach in den zig Kilometern dazwischen hin und schneid's kaputt? Also, das ist kein Schutz kritischer Infrastruktur. Das ist auch keine Vermeidung einer Sabotage und es ist auch nicht eine Reduktion einer Störung zu einer Störung, sondern einfach populistisches, weiß ich nicht, irgendwie Sicherheitssimulationsdenken, um die Leute irgendwie im Warmen zu halten. Und das ist nicht zielführend, sowas. Und die zweite Maßnahme war ja, wir machen dann Überwachung und machen Kameraaufnahmen und filmen das alles und dann verhindern wir Sabotage. Ich kenne keine Sabotage, die jemals durch Kameraüberwachung verhindert wurde. Dann stellt man nämlich fest, halb Deutschland kann nicht mehr fahren und alles ist kaputt. Dann stellt man fest, ja, die zwei Trassen sind durchtrennt und danach guckt man in die Aufzeichnung und sagt, guck mal da, in dem Zeitpunkt an der Stelle und dann sieht man, ja, 1 bis 3 maskierte Täter sind tatsächlich dahin und haben die Trassen durchgeschnitten. An der Stelle, wo es kaputt ist. Bahnbrechende Erkenntnis. Aber wir haben massenhaft Videoüberwachung eingeführt, Compliance-Maßnahmen in Anführungsstrichen, die überhaupt keinen Schutz und Mehrwert bieten, weil es einfach sinnlos ist. Das ist nicht für Bedrohung und Gefährdung angemessen. So macht man nicht diese Motivation. Ne? Ralf? Ja, also ich denke, dass wir auch mal über, sag ich mal, angemessene Maßnahmen dann auch noch nachdenken müssen. Gerade bei den Kommunen ist es ja so, wir haben teilweise sehr kleine Kommunen. Wenn man denen jetzt kommt und sagt, eure IT muss jetzt hier ganz anders strukturiert werden, ihr müsst das alles mal grundlegend erheben und so weiter, dann werden die natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil sie niemanden haben, der es machen kann, weil sie keine Ressourcen dafür bereitstellen können und weil sie auch nicht sehen, wann das kommt. Da sollte man natürlich schon überlegen, ob man beispielsweise bei kleineren Verwaltungen sage ich mal, eine andere Art der Absicherung, eine Basisschutz oder wie immer man das dann nennen mag, eine Startabsicherung, dass man das bewerkstelligt, dass man vielleicht bei mittelgroßen Verwaltungen bis 150 Mitarbeitern, die das nochmal als Basis natürlich nimmt, die Startabsicherung, und dann aber auch einen hauptamtlichen Informationssicherheitsbeauftragten installiert und dann bei den großen Verwaltungen über 250 Mitarbeitern einfach auch eine Verpflichtung für die Zertifizierung nach BSI-Grundschutz durchsetzt und eben auch einen hauptamtlichen Informationssicherheitsbeauftragten installiert. Also solche Dinge müssen wir mal tatsächlich in der Praxis dann auch diskutieren. Und wir müssen auch darüber diskutieren, wie dann Mittel in die Kommunen kommen, die für diese Zwecke eingesetzt werden. Ja, es gibt ja aus dem OZG-Zusammenhang die Aussage, dass die Länder da klebrige Finger hätten bei der Durchleitung der Mittel aus dem Bundeshaushalt in die Kommunen hinein. Das mag passieren. Das kommt sicherlich in verschiedenen Bereichen immer mal wieder vor. Das hilft aber nicht immer. Also wenn jetzt ein Land dann für die IT-Sicherheit sorgen würde bei den Kommunen, dann werden dafür auch Ressourcen auf Landesebene gebraucht. Das ist ja auch logisch. Aber letztendlich wird Sicherheit vor Ort produziert. Und deswegen müssen da auch die Ressourcen vor Ort in den Kommunen landen, damit diese Aufgaben, die wir da sehen in der Zukunft und eigentlich jetzt schon, damit die da auch ankommen und entsprechend finanziert werden können. Okay, Sabine, bevor ich noch eine Frage an dich habe, du wolltest noch was sagen. Oh Gott, dann warte ich die vielleicht ab. Nein, also ich denke, dass wir Aufgaben entzerren müssen. Also es ist nicht nur der IT-Sieber zuständig, es ist nicht nur die IT-Abteilung zuständig. Ich hatte auf dem Bonner Dialog für Cybersicherheit, war letztens der Begriff des kommunalen Resilienzmanagers genannt, was ich tatsächlich ganz spannend finde, neben dem Klimamanager und dem Energiemanager jemanden zu haben, der tatsächlich die Verwaltung mal zusammenbringt an den relevanten Schnittstellen zwischen Organisation und Technik und Personal. Was ich auf jeden Fall auch sehe, ist, dass neben der Befähigung der IT-Mitarbeiter, auch insbesondere mit Blick, wenn wir in die Cloud gehen oder wir zum Beispiel 159 Fachverfahren, sicherlich nicht alle, aber nach und nach stückweise in eine Cloud gehen, dann natürlich eben auch befähigt werden müssen. Und insbesondere auch in Richtung Projektmanagement, IT-Steuerung, nämlich dann Partner, also Wirtschaft als Partner wahrzunehmen und dann auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, weil es ist tatsächlich, also so meines Erachtens, es sind etliche Kommunen, die eben nicht in Rechenzentren sind und im Vorfeld wissen, wen die anrufen, sondern die schauen in dem Moment erstmal, wer Ansprechpartner sein könnte, eben auch in der Wirtschaft. Und dann wird's auch schon wieder ziemlich tricky bei der Angelegenheit. Sabine, ihr hattet bei dem großen Pech, weil ihr hattet natürlich auch das große Glück, jetzt alles nochmal neu machen zu können. Wie macht ihr es denn, um gleich von vornherein viele Sachen auszuschließen? Oder zu minimieren zumindest? Ach hey, okay. Netzwerksegmentierung, Multifaktor-Authentifizierung, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Dinge erstmal. Auf der anderen Seite, ja, wir hatten dir, glaube ich, den besten Awareness, die beste Awareness-Schulung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der anderen Seite ist es immer noch so, dass wir im ganzen letzten Jahr gesagt haben, was ihr von uns bekommt, ist nicht sicher. Das heißt also, die sträuben sich aktuell, den Authenticator zu benutzen, weil der von der IT kommt, in Anführungsstrichen, was nicht der Fall ist. So ansonsten rechte Rollen, Offboarding-Prozesse, gerade auch mit Blick, dass man viel mehr Mitarbeiter im Active Directory gesehen hat, als man auf der Payroll hat. Wir haben ein erneutes Backup-Konzept. BSI-Grundschutz wird umgesetzt. Das heißt also, wir sind jetzt Modellkommune für das BSI, für das Basisprofil. Ich glaube, Basisprofil heißt es. Genau. Also bloß da ist eben auch der Blick darauf, dass man die Mindestanforderungen in einem Jahr, also so das Häkchen dran bekommt. Die nächste Stufe, dafür braucht es dann 2 Jahre, und um überhaupt Zertifizierung, also zertifizierbar zu sein, da werden wohl 5 Jahre ins Land gehen. Das heißt, das geht nicht von jetzt auf gleich, dieses Fingerschnipsen und wir sind sicher. Und mit Blick auf die Schadenssumme, die wir hatten, aber zumindest die Summe für den Wiederaufbau, der liegt bei 2 Millionen. Dann ist auch die Diskussion, dass ich jetzt gerade ganz spannend finde, dass das BSI empfiehlt, 20% des IT-Budgets für Sicherheit einzusetzen. Die meisten haben sehr, sehr, sehr viel weniger. Okay, Manuel ist ein gefragter Mann, der muss jetzt demnächst wieder weiter gleich zur nächsten Party. Deswegen würde ich so langsam mal in die Abschlussrunde gehen und jedem nochmal das Wort geben. Aber Manuel, du bist nicht als Erster dran, sondern Ralf ist als Erster dran. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben, glaube ich, hier eine sehr gute Runde zusammen und die ist nicht nur kritisch, sondern die ist auch konstruktiv und deswegen auch mein Gedanke, mein Appell auch, dass wir die Verwaltung und insbesondere deren IT viel stärker in den Blick nehmen müssen, wenn es darum geht, die Anforderungen, die auch auf der europäischen Ebene auf uns zukommen, dann umzusetzen. Wir sind jetzt gerade das Thema, weil es nur ganz, haben wir noch nicht gestreift. Wir sind ja gerade dabei, die NIS2-Richtlinie umzusetzen, beziehungsweise die wird dann umgesetzt. Im Rahmen dieser Umsetzung, da müssen wir dann auch im Gesetzgebungsprozess ganz scharf drauf achten und da hoffe ich, dass wir da alle an einem Strang ziehen, dass wir die kommunale IT wesentlich stärker in den Blick nehmen und die entsprechenden Ressourcen auch im Auge haben. Sonst wird das nichts mit der IT-Sicherheit und dann wird halt wieder nur mit Schmerzen gelernt und dann ist es wieder zu spät. Wir haben gerade von Sabine gehört, wie lange tatsächlich solche Prozesse eben in Anspruch nehmen. Wir müssen schneller sein, wir müssen vor die Lage kommen und deswegen sollten die kommunalen IT-Dienstleister beziehungsweise die kommunale IT als kritisch auch tatsächlich eingestuft werden, um die entsprechenden Sicherheitsmechanismen dann einzuführen. Ja, vielen Dank, Ralf. Sabine? Okay. Ich glaube, wir haben unseren Beitrag einfach dadurch, dass wir sehr viel in den Wissenstransfer geben. Also das ist beispielsweise bei der Stiftung Neue Verantwortung, dass wir schauen, die systematische Identifizierung von Good Practices der Cybersicherheitsvorfallsbearbeitungszusammenarbeit zwischen Bundesländern und Kommunen, dass wir ein Expertengremium gegründet haben, das immer mal so tagen sollte, das aber tatsächlich viel zu selten tut, was sehr schade ist. Wir haben den Informationsaustausch mit dem Landkreistag über Vorträge. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass wir auf der einen Seite sehr viel für Verständnis sorgen müssen oder für diese, auf der einen Seite bei den Mitarbeitern, auf der anderen Seite eben auch bei der Politik, weil gerade die, für uns war immer die Hoffnung oder ist es tatsächlich die Hoffnung, dass uns dieses Einstufen als Kritis mit den entsprechenden Anforderungen tatsächlich in den Debatten, in den Haushaltsdebatten hilft. Weil es ist halt viel zu einfach, weil IT-Sicherheit, dieses, dass man es tatsächlich nicht sieht, führt dazu, dass es halt relativ unsexy ist, in der Politik da Geld zu investieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Haftbarkeit der Hauptverwaltungsbeamten, die jetzt auch nicht von der Hand zu weisen ist. Das stimmt. Ja, IT-Sicherheit, das glitzert nicht und man kann keine Bänder durchschneiden. So, Manuel, bevor du wie bei Wetten, dass zum Flieger musst, deine letzten Gedanken. Meine letzten Gedanken, ja, ich würde mir wünschen, dass die Regierung und auch die Politikerinnen und die Entscheiderinnen deutlich mehr auf die Expertinnen hören, sei es im Klimawandel, sei es in der Digitalisierung, sei es in der Cybersicherheit, sei es beim Schutz kritischer Infrastrukturen und da beziehe ich explizit die physische Sicherheit mit ein. Man muss nicht, und das ist auch wichtig, das umsetzen, was die technisch versierten oder Experten genau sagen, aber man muss zumindest alle anhören. Und insbesondere auch die Wissenschaft, die Forschung und auch die Zivilgesellschaft, vor allem die mit Fachkenntnissen versehen sind, involvieren, weil sie eben wirklich tagtäglich in diesen Infrastrukturen arbeiten und es kennen. Und das Ganze dann politisch zu einem Setup schnüren, was einfach auch nicht immer nur Wirtschaftsinteressen oder, ne, du hast selber schon gesagt, mit Glitzer und Magie versehen ist, sondern KI und Blockchain und dann kaufe ich das als Digitalisierungsprodukt und dann sind wir digital und alles ist cool. Und 5 Minuten später geht es in Flammen auf, ohne dass man den Flammenwerfer drauf gehalten hat, weil es sich von selbst zerstört. Das wäre tatsächlich schön, wenn man da deutlich mehr diese Wissenden einbezieht und auf die Expertise auch tatsächlich mal hört und die mit einflechtet in eine gute Gesetzgebung, in eine gute Rechtsdurchsetzung. Und wenn das BMI endlich mal von diesem offensiven Schwachsinn der Befugniserweiterung wegkommt Richtung defensive Cybersicherheitsstrategie für Deutschland, um echte Sicherheit umzusetzen. Und ich sehe gerade im Chat von E-Gouvernante in diesem Sinne, Amen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an euch drei. Das hat mir wie immer mit euch Spaß gemacht und Amen ist auch das, was ich hier drunter setzen möchte. Euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche, die drei auch dazu bewegen, die Kommentare zu beantworten. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Bis bald.